Kapitel 19 von Gedichte, Neue Sammlung von Robert Eduard Brutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Dem Könige von Preußen. Zum Kölner Dombaufest, den 4. September 1842. Mit Festgeläut, Standarten, Ehrenbogen, den König grüßt der königliche Rhein. Wie glänzt der Strom, wie drängen sich die Wogen, wie schauen die Ufer stolz und froh darein. Die Freude jauchzt aus tausend muntern Kehlen, und donnernd trägt der Widerhall sie fort. Doch darf zum Guten nicht das Beste fehlen. Das ist, o Herr, ein freies Wort. Du kommst, o Herr, zum Kölner Dombaufeste, mit eigner Hand den zweiten Grund zu weihen. Sie rührten dich, der Vorzeit edle Reste, laut sprach zu dir das bröckelnde Gestein. Ein Wink von dir, und die Gerüste steigen, sich widerspiegelnd in dem goldenen Strom, und was sich auch für Wetterwolken zeigen, fortbauen willst du den Kölner Dom. Fortbauen, fürwahr, da hast du es getroffen. Das ist der Klang, der unserem Ohr gefällt. Das ist es, das, was deine Völker hoffen. Das ist die Losung der verjüngten Welt. Nicht Dome bloß, nicht Burgen und Paläste. Bau fort, o Herr, an einem andern Haus. Bau fort an einer andern Feste. Den Dom der Freiheit, bau ihn aus. Fortbauen allein, fortbauen heißt erhalten. Dieselbe Huld, die du dem Dom beschert, o lass sie auch im Vaterlande walten. Auch dies, bei Gott, ist einen Grundstein wert. Dem Dome gleich, halb fertig, halb Ruine, erwartungsvoll steht unser teures Land. Es schaut dich an und steht mit stummer Miene. Auch ihm ein Wink der Hand. Warum nicht ihm? Warum nur Steine tragen? Nur heilige Meißeln, Wölbungen erbauen? Kein Herz wird dir in diesen Mauern schlagen, kein Auge wird aus diesen Säulen schauen. Dort aber kannst du Herzen dir entzünden, zum Tempel dort kannst du ein Volk dir weihen. O lockt's dich nicht, den Tempel auch zu gründen, Bauherr der Freiheit auch zu sein? Dem Krane gleich, dort auf des Turmes Mauer, der regungslos manch ein Jahrhundert stand. So steht die Presse, Herr, sie steht voll Trauer, weil sie noch nicht die volle Freiheit fand. O lass auch sie sich neu bewegen, wie du den Kran sich neu bewegen heißt, und wonnevoll der ganzen Welt zum Segen grüßt Protektori dich der Geist. Herr, zürne nicht, wir wissen, was wir wollen, und dass wir's frei bekennen, das ist Pflicht. Sieh, die Geschichte drängt, die Räder rollen, und wollt es Gott, Gott selber hielt sie nicht. Gib frei den Weg, denn Freiheit ist das Beste, du baust mit ihr zugleich den eigenen Thron. So spricht das Wort zum zweiten Dombaufeste. Sprich aus das Wort, Konstitution. Das ist der Bau, zu welchem du berufen. Auf diesen Säulen gründe sich dein Ruhm. Hier kniee du mit uns auf denselben Stufen. Denn auch die Freiheit ist ein Heiligtum. Paläste fallen, Dome können brechen. Die Freiheit nur währt ewig, ewig fort. Und ewig dann zu deinem Ruhm wird sprechen, das heut dich grüßt, das freie Wort. Ende von Kapitel 19.